1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung starten wir, aber wir sind da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder offen, wie immer. Mittwochs, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, nur zu, ran ans Telefon 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon geht es los mit der ersten Anruferin. Wir wollen heute keine Zeit verplempern. Nicole ist die erste Anruferin und Nicole ist 42. Hallo Nicole. Hallo, guten Tag Domian. Hallo Nicole. Was ist dein Thema? Ich habe ein ganz komplexes Thema. Also ich muss mal anfangen, dass ich vor 4 Jahren eine Gehirnoperation hatte, weil ich einen Tumor hatte. Mhm. Operiert worden bin. Früher war ich stellvertretende Leiterin in einer Bank und nach der Operation war mein Gedächtnis weg, mein Kurzzeitgedächtnis war weg und ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich habe nur noch einen Job bekommen in der Bank, der halt viel, viel schlechter war als das, was ich vorher gemacht habe. Lass mich mal eben zwischendurch fragen. Man sagt das immer so, mein Kurzzeitgedächtnis. Ja. Was genau ist eigentlich das Kurzzeitgedächtnis? Wie kurz ist das? Ganz kurz. Also wenn du mit mir geredet hast, habe ich mich umgedreht und wusste nicht mehr, dass ich mit dir geredet habe. Wenn ich aber gestern mit dir geredet habe? Auch nicht. Auch nicht. Also ich war in der Bank Berater. Ich wusste immer, wer meine Kunden früher waren, weil das ja von früher war. Das habe ich behalten. Ja. Also du wusstest alles, was vor der Operation war, aber was du dann neu dann gemacht hast, war du hast es erlebt und es war sofort wieder weg. Ja, genau, eigentlich schon. Also, und Erinnerungen ganz früher an Kindheit und so waren alles, auch da. Alles war da. Also ich habe zum Beispiel in der Bank manchmal Zettel gefunden, die waren schon 3-4 Tage alt, wo ich Kunden zurückrufen sollte, weil das hat überhaupt nicht funktioniert. Ah, ja. Okay, dann, erzähl mal weiter. Dann bin ich verheiratet seit jetzt fast 11 Jahren. Mein Mann kenne ich schon seit 92 und weil das halt so eine schwierige Situation mit mir war. Mein Kurzzeitgedächtnis ist in der Zeit total platt gewesen und ich habe 70 Kilo zugenommen. Mhm. So 70 Kilo, die ich schon gewogen habe. Einfach deshalb, weil ich unendlich viel Cortison schlucken musste. Mhm. Habt ihr Kinder? Eben nicht, weil wir haben, ich habe diesen Hypophysentumor gehabt und deshalb haben wir keine Kinder bekommen, obwohl wir 6 künstliche Befruchtungen hinter uns gebracht haben. Ja. Also dann bin ich nach 2 Jahren bin ich nochmal im Krankenhaus gewesen und dort haben die Putzfrauen freundlicherweise den Flur geputzt und ich bin darauf hingeschossen, habe mir alle 4 Bänder im Knie gerissen und der Pyroneusnerv ist kaputt gegangen. Der Pyroneusnerv hält den Fuß, also der hält unten den Fuß hoch. Danach war ich dann von Mai bis Oktober in der Kur noch einmal und mein Mann ist in der Zwischenzeit ausgezogen, weil er es mit mir nicht mehr ertragen hat irgendwie. Das ist jetzt auch 2 Jahre her, also die Genoperation ist 4 Jahre her und diese Operation ist jetzt 2 Jahre her. Und irgendwie weiß ich jetzt, seit in dieser Kur hat auf einmal mein Gedächtnis wieder funktioniert, weil das 2 Jahre nach der Ursprungsoperation war. Ja. Weil du jetzt kannst du dich ja an die Sachen an erinnern, die nach der Operation passiert sind. Ja, alles nicht. Also da fehlen mir schon so ein paar Teile, aber vieles ist mir halt erzählt worden und sowas. Ja. Also an vieles kann ich mich wieder erinnern. Aber und jetzt habe ich mein volles Gedächtnis wieder. Genau, das ist wieder da. Ja, genau. Was ist mit diesem, wie geht es mit deinem Bein, mit dem Fuß? Ja, der ist jetzt heute noch aus dem Gips rausgekommen, weil jetzt das Knie ist in Ordnung, aber dieser Pyroneusnerv hat man am Anfang gesagt, das wird vielleicht nochmal was werden. Das ist aber nichts geworden, also hat man es nochmal operiert. Und ich war jetzt 6 Wochen alleine zu Hause und komme Montag nochmal zur Reha. Ah ja, du bist aber, du bist tumorfrei. Was heißt das? Das heißt, der Tumor wurde beseitigt. Ach, und der ich habe wahrscheinlich, ich bin humorfrei. Ich bin tumorfrei, ja natürlich. Entschuldigung, nein, ich habe mich ein bisschen blöd ausgedrückt. Nein, das okay, meinte ich nicht. Klar. Nein, also der Krebs ist der ist weg. Ist weg, ja. Genau, also das ist durch einen Zufall erkannt worden damals, dass ich einen Hypophysentumor hatte. Dann ist der eben entfernt worden und der ist auch weg. Aber dadurch, dass man durch den Hypophysentumor sitzt über der Nase, so kann man sich das merken, irgendwie so in der Verlängerung der Nase. Ja. Und das musste man aber bei mir ist man reingegangen an der Seite, wo das Ohr ist. Ja. Und dadurch, dass so ein langer Weg gegangen ist, hat man eben das Kurzzeitgedächtnis zerstört dabei. Und das sucht sich halt dann andere Wege und irgendwann hat sich dann eben dieser Weg gefunden, sodass das Kurzzeitgedächtnis wieder da ist. Ja. So, aber als sie aus der Kurs zurückkam, genau, sie aus der Kurs zurückkam, haben meinen Mann dann ausgezogen. Ich wollte sagen, jetzt hast du eine schwere Zeit hinter dir. Ja. Der Krebs ist weg, was natürlich ein großes Glück ist. Das war auch ein gutartiger Tumor, den ich dort hatte. Ah, ja. Aber jetzt ist dein Leben irgendwie... total durch den Wind. Völlig wie Wind, ja. Genau. Ich habe immer noch das Übergewicht. Ja, das wollte ich ja fragen. Das Übergewicht ist noch da. Könntest du denn wieder arbeiten gehen jetzt? Ich arbeite die ganze Zeit schon. Ach so, aber natürlich in minderwertigen Tätigkeiten. Ja, ich bin natürlich nicht mehr stellvertretende Abteilungsleiterin, sondern nur noch Sachbearbeiterin. Irgendwo mal ein Personalchef sagt immer, ich muss halt noch alle Krankheiten hinter mich bringen und erst dann kann er mich wieder einsetzen, da jetzt das mit dem Fuß noch anstand. Wieso ist dein Mann, du hast gesagt, dein Mann hat es mit mir nicht mehr ausgehalten. Genau. Was heißt das genau? Ja, mein Gedächtnis war halt zwischendurch nicht da. Also das war auch für ihn sehr, sehr schwierig. Denn alles, was er mir gesagt hat, habe ich vergessen. Mhm. Ja, und ich war ständig müde, weil diese Medikamente mich ständig müde gemacht haben. Mhm. Wir haben früher ganz viele Reisen gemacht. Wir sind überall hingegangen, wenn irgendwas war. So. Also wir sind in Kanada gewesen und was weiß ich nicht alles. Ja. Ist euer Kontakt jetzt gänzlich unterbrochen? Nee, wir haben ein Jahr lang, glaube ich, keinen Kontakt gehabt oder vielleicht so ein Dreivierteljahr. Ja. Dann wieder, ja, eigentlich relativ gut und letzte Woche hat er mir wieder die Brocken vor die Tür geworfen eigentlich. Er hat eine eigene Wohnung statt 2 Jahren, aber ja, er hat alles abgeholt, was ihm gehört und... Also er will definitiv nicht mehr? Ja, ich glaube schon irgendwie. Ja. Gelingt dir das, dich da so in etwa darauf einzustellen, dass das vielleicht wirklich endgültig vorbei ist? Ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich arbeiten würde im Moment. Aber da ich zu Hause bin, weil mein Bein ja noch einen Gips hatte bis heute Morgen und ich Montag eben zur Reha komme. Verstehe ich es richtig, dass das akuteste Problem im Moment eigentlich der Verlust des Ehemannes ist? Und der vielen Freunde und meines Lebens und alles zusammen. Mhm. Irgendwie das Leben von früher ist nicht mehr da. Aber dennoch klingt es ja für mich doch positiv. Nach all dem, was passiert ist. Es hätte ja alles viel schlimmer enden können. Das heißt, du hast diese Operation gut überstanden, du bist krebsfrei, du hast dein Gedächtnis wieder. Die Sache mit den Beinen wird sich hoffentlich auch einigermaßen wieder regeln. Eine üble Verkettung war das, dass du das nun auch noch hattest. Mhm. Ich sehe es mal einfach mal erstmal so von außen in all dem Unglück auch mal das Positive. Also ich hatte früher eben viele, viele Freunde, die sich eben aufgrund dieser 2 Jahre, in denen ich so durch den Wind war, teilweise dezimiert haben. Und dadurch, dass ich jetzt eben 6 Wochen überhaupt kein Auto fahren konnte, durch den Gips eben, nur zu Hause eben eigentlich an die Wohnung gefesselt war, es sei denn, jemand ist mit mir rausgegangen halt, das ist also schon eine scheiß Zeit gewesen, kann ich das sagen. Das heißt, eigentlich musst du von vorne wieder beginnen, mit dem Aufbau von Freundschaften. Ja, genau, und ich weiß nicht wie. Mhm. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich jetzt mal eine Single-Reise machen soll oder irgendwie sowas, aber... Du musst wahrscheinlich rundherum aktiv werden. Single-Reise ist gut, dass du dich... Aber was kann ich noch machen? Ich weiß es einfach nicht, also... in so einen Single-Club gehen oder so, da habe ich einfach keinen Bock irgendwie drauf, Also ich weiß gar nicht, wie ich mich weiter verhalten soll irgendwie, weil meine Freunde um mich herum, die noch da sind, die sind natürlich in Partnerschaften, Und die haben natürlich auch nicht so mich immer mitzunehmen irgendwo hin, ne? Bestimmt nicht die Möglichkeit, dass man vielleicht doch wieder an alte Freundschaften aktiviert oder reaktiviert? Also ich traue mich nicht so ganz, weil ich halt nicht mehr die Alte bin, Ich sehe nicht mehr aus wie früher. Na, versuch's doch mal. Ich meine, wenn du jetzt ein bisschen fülliger bist, das ist doch völlig egal. Ja, 15 Kilo sind jetzt schon runter, aber... Ja, das wirst du auch noch schaffen. Sieht immer noch aus wie weiß ich nicht was, ne? Ja, gut. Aber ich meine, ich finde, dass du ganz vielschichtig aktiv sein musst. Dass du versuchen musst, vielleicht den du besonders gerne gemocht hast, wo das gut gelaufen ist, vielleicht wieder einen Anlauf zu unternehmen. Dass du, eine Single-Reise finde ich eine gute Idee. Dass du vielleicht dir überlegst, was du so hobby- oder sportmäßig gerne machst. Ja, das geht im Moment mit dem Bein halt nicht. Okay. Also früher habe ich ganz viel gemacht. Ich habe Tennis gespielt und was weiß ich alles. Das geht mit dem Bein natürlich jetzt alles nicht mehr. Ne? Ja, aber es ist, glaube ich, immer so, das Klügste, sich zu überlegen, wo gehe ich hin, wo viele Leute sind. Ja, genau, das weiß ich schon. Hast du Spaß am, ich sag jetzt mal einfach mal so, hast du Bock auf Musik oder Singen? Gegen Chor? Mhm. weißt du, ich kann jetzt nicht ganz schnell so viele Beispiele herauskriegen, ja, aber so, dass man sich einfach überlegt, worauf habe ich vielleicht so ein bisschen Spaß, und dann gehe ich einfach dahin, oder vielleicht hast du Lust, dich in der Partei oder bei Greenpeace oder was ich zu engagieren, gehst hier hin, sind auch Leute, trifft man Menschen, kann wieder was in Bewegung kommen. Ja. Oder mach irgendwas Allgemeinnütziges nebenher, ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht so in dich hineingucken, was so deine Interessen sind. Mhm. Oberstes Prinzip, das ist in etwa natürlich, es muss dir auch Spaß machen. Ja, ja. Und es muss sein, dass du da auch mehrere Leute triffst. Ja. Also ich komme jetzt Montag zur Kur, da habe ich immer wieder ein paar Leute um mich. Ist auch schon mal das ganz wird gut, vielleicht ja. Einfach schon ein bisschen netter schon, werden, genau. Als die Zeit jetzt hier genau. Zu Hause jetzt. Ja, und vielleicht ist auch ganz wichtig, Nicole, dass du, wenn das offensichtlich doch zu Ende ist, dass du innerlich dich auch damit. Ja, dass du dir das klar machst. Das war sehr schwer. Also ja. Montag, als ich das alles abgeholt habe ich hier echt nur gesessen und nur geheult. Ja, dafür war das auch gut, weil dir das nochmal die Realität so vor Augen geführt hat. Mhm. Nur sind die Sachen auch weg, nur ist er auch weg. Mhm. Und sei glücklich, dass es dir einigermaßen oder eigentlich sehr gut schon wieder geht, körperlich. Und das mit den Funden, die kriegst du auch noch runter. Du bist ja, es sind noch 55 irgendwie, du sagst das so locker irgendwie, ne? Also ja. Ich habe ja noch ein bisschen abzunehmen, ne? Ja, klar, aber ich glaube, dass du das schaffst. Du hast eine ganze Menge schon geschafft. Ich muss immer noch Cortison schlucken. Das Cortison hat mich halt am Anfang dazu gebracht, dass ich so zugenommen habe. Meine Mutter erzählt immer, dass ich eben Mittag gegessen habe und nach 10 Minuten gefragt habe, wann geht's Mittagessen, weil ich es nicht mehr wusste. Mein Gedächtnis hatte einfach so quer gespielt, dass ich dann schon wieder Hunger hatte durch das Cortison. Ja. Wie viel liegst du jetzt im Moment? 125. 125. Und früher war so dein Gewicht? 70 immer. 70. Ja gut, das ist eine ganze Menge noch. Mhm. Aber ist auch eine Aufgabe, die du dir vornehmen kannst. 140 habe ich mal gewogen, also das ist ja schon mal runter. Eben, auch ein Erfolg. Immer die Erfolge sehen, ist wichtig. Ja, darauf muss ich mich irgendwie einschießen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Nicole. Würde dir aber gerne auch noch ein Gespräch mit Anja anbieten. Okay, danke. Dann hast du auch noch eine andere Meinung. Aber geh nach vorne, such dir Menschen und ich bin sicher, dass du in ein, zwei Jahren... Nur ganz traue ich mich halt nicht irgendwie, ne? Weil ich anders aussehe und anders bin irgendwie. Musst du dich einfach zu zwingen. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Hilda. Hilda ist 66. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Hilda. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, am 28. September ist mein Lebensgefährten B2 Nierensteine ins Krankenhaus gekommen. Ja. Da hat es geheißen, er kommt morgen heim und dann muss er zum Urologen, weil er hat eine Schiene vom Penis bis zur Nieren gemacht bekommen. Mhm. Und allertags hat er auf einmal 41 Fieber 3 gekriegt. Und ist praktisch wie in Koma reingefallen. Mhm. Und dann hat es geheißen, er muss auf die Intensivstation, ich soll alle Kinder benachrichtigen. Mhm. Aber ich hatte weder von den Kindern Telefonsnummer, weder die Adresse hatte ich, aber der eine Sohn war in Urlaub, die andere Tochter hat ein anderes Telefon gekriegt, die andere hat ein anderes Handy gekriegt, ich habe da gestanden, hat niemand gehabt, wo ich Anrufe gekundet. Und dann haben sie ihn wieder so weit hergerichtet. Er war zwar sehr verwirrt. Andertags kam ich rein. Die Kinder kamen dann zu mir und haben dann gesagt, ja, du hast mir keine Nachricht gegeben. Du darfst unseren Papa ab heute nicht mehr besuchen. Wag dich nicht mehr ins Krankenhaus zu gehen. Wie lange wart ihr beiden denn schon in Kontakt? Du? Wir leben seit 7 Jahren. Ich habe dich angerufen, ob ich mich nochmal verlieben sollte. Vor 7 Jahren hast du gesagt, ja. Vor 7 Jahren? Vor 7 Jahren. Und seit 7 Jahren seid ihr beiden ein Paar? Ja. Das heißt, seit 7 Jahren kennst du auch die Kinder? Ja. Und war das Verhältnis zwischen dir und den Kindern eigentlich gut? Es war an für sich normal. Normal. Und dann verbieten die dir, dass du an sein Krankenbett gehen kannst? Jetzt können sie nicht mehr, da er einen Herzstillstand hatte, weil er hat vor 2 Jahren einen Herzklapp gekriegt und dadurch der ganze Körper war vergiftet von ihm und der wäre unter die Herzklappe wäre auch die Vergiftung jetzt gekommen. Mhm. Dann musste er in ein Krankenhaus verlegt worden und da hat sich das Amtsgericht eingeschaltet, weil ich keine Patientenverfügung hatte. Mhm. Und die haben mir jetzt erlaubt, dass ich ihn besuchen kann, wann ich will, egal was für Uhrzeit. Wer hat dir das erlaubt? Das Amtsgericht. Die Richterin, ja. Und obwohl es keine Vollmacht gibt? Ja. Aber dennoch haben sie es dir erlaubt? Ja, er hat jetzt so ein Caritas, irgendwer hat sich da eingesetzt und die haben mir das Erlaubnis gegeben. Mhm. Ich kann besuchen, wenn ich will. Ich kann auch mein Sohn, das war halt in dem Krankenhaus, wo er war, mein Lebensgefährte zuerst, war das ein Missverständnis. Nicht? Mein Sohn hat ein gleicher Name wie einen Arzt in dieser Stadt. Mhm. Und mein Sohn ist Medizintechnologe und hat sich in Medizin ausgekannt. Und da haben die Kinder gesagt, er hätte sich als Arzt ausgegeben und da durfte er auch nicht mehr hin. Ach, wir hatten keine Auskunft und nichts mehr bekommen. Aber jetzt darfst du. Und jetzt darf ich wieder alles machen, aber jetzt kommen die Kinder nicht. Jetzt kommen die Kinder nicht, weil du kommst? Weil ich schon... Weil du dorthin gehst, kommen die Kinder nicht? Was sind das denn für Zustände? Gesagt, ich hätte das unterschreiben können und es hat geheißen, nein, ich darf es nicht unterschreiben. Was hättest du unterschreiben können? Dass er operiert werden sollte. Mhm. Und wenn du keine Patientenverfügung hast, darfst du als Lebensgefährtin nicht unterschreiben. Ja, ja. Du hast nicht unterschrieben, weil du es nicht darfst. Weil ich es nicht darf. Aber du darfst dorthin gehen, hat das Gericht dir zugebildet. Ja, ja. Haben wir schon so langsam, haben sie eine neue Wohnung eingerichtet und alles. Ist denn ein akuter Handlungsbedarf da, dass eine Operation gemacht werden soll oder nicht? Die ist gemacht worden, hat sofort wieder eine neue Herzklappe gekriegt und liegt jetzt wieder weiter ist ins Koma gelegt worden. Ja. Und heute hat es geheißen, ab heute ist er an die Dialyse angeschlossen worden. Ja. Weil die haben nur gesagt, es gibt nur noch ein Medikament. Mhm. Und das greift halt total die Nieren an. Mhm. Und dann muss er an die Dialyse. Mhm. Und das haben sie heute gemacht. Und hat dem Arzt gesagt, wir haben eine ganz kleine Chance. Ja. Also ein winzig kleines, dass er wieder vielleicht wird. Mhm. Das heißt, es besteht die ich Gefahr. Ich glaube dran, er kommt nach Hause, weil ich gebe es nicht auf. Ja, das ist ja auch richtig so. Aber er liegt noch im Koma im Moment. Ja, er liegt noch im Koma. Mhm. Ja. Und die Kinder gehen nicht dorthin? Ich habe den Arzt gefragt, die Schwestern gefragt, es wäre noch niemand da gewesen. Das war auch fast ja 5 Wochen im Krankenhaus, war auch kein Kind da, nur meine Kinder. Weißt du, dann sollen sie auch wegbleiben. Also, weißt du, wenn die sich so wenig und so schlecht um ihren Vater kümmern, das ist ja empörend, finde ich. Ah ja. Finde ich ganz schlimm. Das ja. Und dann, er hatte jetzt aber noch 3 Kinder aus erster Ehe. Hm. Und die werden jetzt mit herangezogen. Ne? Jetzt ist die Woche eine Verhandlung, wo man uns alle treffen sollten. Und ich habe eine panische Angst hinzugehen. Ach so, also es gibt noch 3 Kinder und wie viel gibt es, die jetzt nicht hingegangen sind? Wie viele waren das? 3 aus der ersten Ehe und 3 aus der zweiten Ehe. Ach so. Und kein Kind war bisher jetzt bei... In der ersten Ehe, die Kinder wussten nichts von ihrem Vater. Das war... Ach so. Das war still. Schlechte Beziehung, also gar keinen Kontakt. Nein, da war kein Kontakt. So, jetzt gibt es ein Treffen, wo? Bei einem Richter oder... Diakonischen Werk... Und da soll entschieden werden, wer jetzt... Also entschieden werden soll, weiß ich jetzt nicht, ob es ums Finanzielle geht. Aber ums Finanzielle kann nichts gehen, weil mein Lebenspartner, wie ich mit ihm zusammengekommen bin, hat er vor 7 Jahren 50.000 Euro Schulden. Ach so, gut, da ist dann nicht von den Kindern viel zu holen. Nee. Und da ist jetzt die letzte Rate diesen Monat. Verstehe. Also kannst du dir vorstellen, was ich mit reingehängt habe? Allerdings, was soll denn da jetzt besprochen werden über das weitere Vorgehen medizinisch? Vorgehen und was er noch hätte, aber er hat nichts. Er ist zu mir in die Wohnung gekommen. Ja. Ich habe ihn selbst aufgenommen. Es hat erst geheißen, sie wollen mir die Wohnung ausräumen. Also es war eine Katastrophe. Ich kann das kein Mensch. Dann hast du aber auch ganz viel mitgemacht die letzte Zeit. Ich habe 14 Kilo seit 28. September abgenommen. Das glaube ich. Hm. Das ist wieder ein gutes Beispiel, oder was heißt ein gutes, ein treffendes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass wenn man nicht verheiratet ist, dass man sich Vollmachten gegenseitig ausstellt. Ja, das wollten wir immer machen, unbedingt. Immer wieder hat das rausgeschoben. Unbedingt, das ist gar nicht so teuer und das ist dann sehr, sehr, sehr wichtig dann im Notfall. Mein Sohn hat immer gesagt, weil mein Sohn ist, es ist wie unserem Papa, auch die ganze Leute, die uns kennen, die sagen, sowas kann es nicht geben. Das ist der liebste und der beste erste Mensch auf der Welt überhaupt. Wenn diese Kinder sich jetzt so seltsam verhalten, haben die euch, ihr habt zusammen gewohnt? Ich hatte allein, er hatte Wohnung, ich hatte Wohnung und hab ich zu ihm gesagt, weißt du was, komm gerade zu mir, weil er mich da auch schon nicht verstanden hat. Ich sag, hat das eine ganze Sache hergeschenkt, Familie gegeben, alles den Kindern gegeben und ich hatte meine Wohnung. Okay. Dann ist er zu mir gekommen. Jetzt haben wir uns wieder was Neues angeschafft. Ja. Eine neue Wohnung. Ja, also da kannst du es ja auch beurteilen. In den letzten Jahren so, gab es da schon mal Besuche von den Kindern? Kamen die zu euch? Ja, die sind gekommen. Die eine Tochter ist nur gekommen, wenn sie was brauchte. Mhm. Und die andere hat sich ein ganzes Jahr nicht gemeldet. Mhm. Wie ein Missverständnis wegen dem Kind, wegen Geburtstag, hat der Opa vergessen. Mhm. Ja, dann ist da aber auch nicht viel los mit den Kindern. Wenn die sich so schlecht verhalten haben früher, wundert es mich nicht, dass sie sich jetzt auch nicht um den Vater, wo er in der schwersten Zeit vielleicht seines Lebens sich befindet, dass er sich kümmert. Das heißt, er kann von ganz großem Glück sprechen, dass er dich hat. Ja. Du bist da für ihn und du managst das alles. Ich manage es, ja. Ja, ich hätte aber auch gern, dass die Kinder, ich bin ein Mensch, wo Ruhe und Frieden haben will. Ich will mit jedem gut sein, aber es ist kein Ding. Kommen denn alle 6 Kinder jetzt zu diesem Treffen demnächst? Das weiß ich nicht, ob die andere 30, weil er hat sich nie um die Kinder bekümmert. Mhm. Eine Tochter, die hat in so einem Ding, wer kennt wen, geschrieben. Und da hat er hingeschrieben, ja, ich kenne dich. Und er hat jeden Tag da gesessen, um zu gucken, ob sie schreiben. Da habe ich sie angerufen. Dann hat sie gesagt, sie möchte mit ihm nichts zu tun haben. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, warum machen Sie dann das in den Computer rein, dass ihr das sieht? Weißt du, Hilda, dein Wunsch und dein Bedürfnis in großen Ehren, dass es alles gut und harmonisch läuft und dass die Kinder zu dem Vater kommen, aber du kannst es nicht erzwingen. Wenn die Verhältnisse jetzt so sind, wie sie sind, dann würde ich da auch nicht groß dran rühren. Das müssen die von sich aus machen. Sei aber du. Das ist der beste Vater. Ich kann keinem anderen. Ja, aber du kannst die ja nicht zwingen, nett zu sein. Du kannst ja nicht sagen, komm zum Krankenbett und streichel deinen Vater. Das kannst du denen ja nicht sagen, wenn das nicht von Herzen kommt. Wenn es nicht von Herzen kommt, sollen sie wegbleiben. Ja, sie waren da und haben so gestreichelt und dann, wenn ich wieder in der Nähe bin und dann. Ja, aber ist doch furchtbar. Man muss doch spätestens in dem Moment, wo es um Leben oder Tod geht von einer Person, muss man doch die Streitereien beiseite legen. Da geht es doch nur noch um den Kranken, dass ihr alle zusammen an einem Strick ziehen solltet. Das ist doch ganz schlimm, wenn die sich dann so kleinkariert verhalten. Sei du nett zu deinem Partner, das bist du, da habe ich gar keine Sorge. Ich bin jeden Tag am Weg. So, und sei du, wenn die Kinder kommen, sei freundlich zu denen, aber geh nicht großartig mehr auf die zu. Das müssen die von sich aus machen. Ich glaube, nur so kannst du dich vernünftig da verhalten jetzt auch im Moment. Mensch, und dann wollen wir aber alle ganz, ganz, ganz groß euch die Daumen drücken, dass ihr über den Berg kommt und dass ihr wieder nach Hause kommt, dass er gesund wird. Ich bete jeden Abend und sage, er kommt. Ja. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Nee, so ist es auch die richtige Einstellung. Und das spürt er auch, dass du da so kraftvoll ihm zur Seite stehst. Ja, weil ich da jeden Abend, jeden Tag wir fahren zu der Katzelruderspatze, wir fahren zum so Handy Hinterseher, weil es war sein Wunsch vorgesehen, dass er dumm, dass wir statt Auto mit dem Bus hinfahren. Ja. Machen die Musik extra von denen. Ja, das finde ich alles sehr, sehr schön. Und wenn er wieder auf die Beine kommt, dann könnt ihr euch ja vielleicht auch so Sachen dann wieder vornehmen, was ihr machen könnt. Liebe Hilda, ich freue mich sehr, dass wir miteinander nochmal gesprochen haben. Ja. Und wünsche alles Glück und alles Gute, Erdenkliche für dich und deinen Freund, deinen Lebenspartner. Ja. Und mach es so, wie wir es gerade besprochen haben. Könnt ihr nochmal bitte Psychologin? Sehr gerne, Hilda. Dann legst du auf und Anja ruft dich gleich zurück. Ja, okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, ihr lieben Freunde draußen im Lande. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Morgen möchte ich mit den Kämpfern unter euch reden. Also zum Beispiel vielleicht für eine tolle Karriere. Wer von euch hat für eine tolle Karriere gekämpft und jetzt steht ihr da und sagt, wow, ich habe es geschafft und ich habe gekämpft. Oder vielleicht habt ihr lange und intensiv gekämpft, gesund zu werden, wieder gesund zu werden, obwohl viele schon die Hoffnung aufgegeben haben. Aber ihr habt gesagt, ich kämpfe und für diesen Erfolg habt ihr gekämpft. Oder vielleicht habt ihr euch einen Lebenstraum, einen großen Lebenstraum erfüllt, sodass ihr auch sagen könnt, für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Oder vielleicht habt ihr nach einer schweren Anschuldigung vor Gericht Recht bekommen und könnt dann auch sagen, für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Also morgen möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die ganz stolz sind und glücklich sind, dass sie es geschafft haben, etwas ganz Bestimmtes in ihrem Leben erreicht zu haben. Ab 0 Uhr bitte melden morgen 0800 220 50 50 oder rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Heute weiter mit Freier Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Und jetzt geht es weiter mit der Susanne. Susanne ist 49. Hallo, ja, Susanne. Hallo. Hallo. Susanne, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, es ist also Folgendes. Ich habe eben gehört, du hattest eine junge Frau am Telefon mit diesem Brustkrebs. Also ich möchte ihr nur sagen, das habe ich zweimal hinter mir. Zum einen. Ich hatte gerade eine junge Frau mit einem Gehirntumor. Oder Gehirntumor, Entschuldigung. Ja, ich habe das auch so, weil ich habe auch telefoniert zwischendurch mit einem Kollegen. So, und ich hatte also auch dieses Problem, nicht mit einem Hirntumor, aber eben Krebs. Mhm. Und also sie soll sich nicht vergraben, sie soll rausgehen und immer den Kopf nach oben, weil alles andere bringt sie gar nicht weiter. Das ist so. Und die Beziehung, die kann sie wirklich vergessen. Genau, das war ein Tipp von dir an die Nicole, an die erste Anrufe. Das ist ganz einfach so, obwohl wenn du jetzt hörst, was ich dir zu sagen habe, wirst du mich sicherlich auch fragen, ob ich vielleicht nicht ganz normal bin. Na, ich bin gespannt. Ja, das ist also so, dass ich vor 18 Jahren meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Ja. Ich habe mich seinerzeit von meinem ersten Mann getrennt, hatte 5 Kinder. Das älteste Kind war damals 7 und das jüngste 16 Monate. Ja, das war eigentlich der Mann, den habe ich gesehen und ich habe gewusst, das ist der, mit dem ich eigentlich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Liebe auf den ersten Blick. Das war die sprichwörtliche Liebe auf den ersten Blick. So was gibt es also. Ich hoffe, dass dieser Mann zuhört, damit er vielleicht einfach mal zu Verstand kommt. Fakt ist ganz einfach, wir haben 1994 geheiratet. Wir haben noch 2 gemeinsame Kinder bekommen und unser Leben war eigentlich in Ordnung. Ich bin 1995 das erste Mal an Krebs erkrankt, hatte also Magenkrebs, habe also eine ambulante Therapie gemacht mit Bestrahlung und mit Chemo. Das hat sich dann auch gut ausgelaufen. In der Zeit hat er dann eine, in Anführungsstrichen, alte Freundin besucht, hat mich ständig belogen. Ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn er über seine Probleme, die er mit meiner Erkrankung hatte, geredet hätte mit ihr. Mhm. Ich kannte die Frau gar nicht. Es war irgendwie eine frühere Schulkameradin. Fakt ist ganz einfach, er ist dorthin gefahren, er hat da gesessen, wenn er freie Zeit hatte. Er war gerade in der Umschulung. Und mir ging es eigentlich ziemlich schlecht. Ich habe während der ganzen Zeit immer treu und brav weitergearbeitet, damit also auch das Geld ins Haus kam. Weil das, was er in der Umschulung bekam, war deutlich wenig. Das hätte für 7 oder für damals 6 Kinder einfach auch nicht gereicht. Fakt ist einfach, ja, wir haben uns also irgendwann wieder bekrabbelt. Dann ist mein Schwiegervater verstorben, den ich sehr, sehr mochte, der mir sehr nah am Herzen war. Wir hatten seinerzeit eigentlich vor, was mehr von ihm ausging, ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Ja, ich habe mich mehr oder weniger breitschlagen lassen und habe gesagt, okay, wir bauen an das Haus der Schwiegereltern an, also an sein Elternhaus. So, wir haben das auch gemacht. In dieser Zeit bin ich schwanger geworden mit meinem 7. Kind. Kurz nachdem das Kind auf der Welt war, sind wir dann eingezogen, sind also 98 eingezogen ins Haus auf 99 und wir wohnten ungefähr ein Dreivierteljahr in diesem Haus. Da bin ich also krank geworden. Ich bekam also plötzlich Asthmaanfälle, ganz, ganz schlimm. Mir sind die Haare ausgefallen. Ich fiel einfach um, ich stand vorm Haus und fiel ins Blumenbeet, also all solche Dinge. Ich bin von einem Arzt zum anderen gerannt, keiner wusste, was ich hatte. Dieses Dilemma hat sich also über einen Zeitraum von fast 5 Jahren gezogen. Dann habe ich durch Zufall eine Reportage im Fernsehen gesehen über belastete Häuser, weil ich wurde also ständig behandelt auf Grippe, Grippe, Grippe und lebte nur noch von Antibiotika, was natürlich meinem krebsgeschädigten Magen überhaupt nicht gut getan hat. Ja, Fakt ist ganz einfach, es ist dann so gekommen, dass ich mich da mal ein bisschen näher informiert, sehr viel gelesen habe zu diesem Thema. Das Haus war verseucht. Das Haus war definitiv verseucht. Und zwar waren alle von, also das komplette Haus war von oben bis unten mit Paneelen ausgeschlagen, ja, mit Nut und Federn. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Das Haus war verseucht. Ja. Worauf führt das Ganze jetzt hinaus? Worauf führt das Ganze hinaus? Das kann ich dir sagen. Ich bin 2000, nachdem das also bewiesen war und erwiesen war, man hat das versucht immer zu negieren, immer totzuschweigen. Ich wurde also abgestempelt als, ach, ich weiß nicht, als Schizophren, als alles Mögliche halt eben. Alle Dinge, seine Mutter war früher selber oft krank, sie hat viele Sachen gehabt, die dann, nachdem sie in den Neubau gezogen ist, weil ich wollte gerne im alten Haus wohnen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Strich, Susanne, ja, sonst kommen wir nicht mit. Bevor du mir das weiter detailliert erzählst, sag mir mal das Hauptproblem, was jetzt ansteht. Das Hauptproblem ist einfach, ich bin mehrfach ausgezogen, es ging mir körperlich wunderbar, das Asthma war weg, das kann ich also auch nachweisen. Nur von der Psyche her, weil ich diesen Mann wirklich sehr liebe. Das ist für mich also der Mensch überhaupt. Ja, so, ich bin immer wieder zurückgegangen. Sag mal im einen Satz das Hauptproblem im Moment. Das Hauptproblem ist, dass wir zurzeit getrennt leben. Ja. Ich bin ausgezogen dieses Jahr im April, beziehungsweise gegangen, weil ich war zwischendurch immer da, hatte aber meine Wohnung. Ja. Bin gegangen, weil es mir so dermaßen schlecht ging, nachdem ich 6 Wochen in diesem Haus war, dass ich noch nicht mal in der Lage war, meinen Koffer alleine in mein Auto zu stellen. Also, das Hauptproblem ist das Haus. Das Hauptproblem ist nicht das Haus, das Hauptproblem ist mein Mann, weil er einfach sich nicht entscheiden kann. Er kann sich nicht entscheiden zwischen mir und dem Haus und seiner Mutter, weil er einfach emotional sehr an seine Mutter gebunden ist, die das ganze Verhalten auch forciert. Verstehe. Also, ich fasse zusammen. Das Haus macht dich krank. Ja, genau. Nachweislich krank. Nachweislich. Ich habe einen riesen Aktenordner, da kann man das also alles wirklich detailliert auch nachlesen. Nachweislich krank. Dein Mann hängt an dem Haus und in dem Haus wohnt auch die Schwiegermutter noch. Ja, ganz genau. Ja. Und dein Mann ist jetzt im Moment wo? Der ist jetzt in seinem Haus und ich bin in meiner Wohnung. Und du hast dir eine eigene Wohnung genommen? Ich habe mir eine eigene Wohnung genommen, das vierte Mal mittlerweile. In dieser Wohnung wohne ich jetzt seit über einem Jahr. Ja. Ich habe mit dem Bronchien überhaupt keine Probleme mehr. Das habe ich nur noch, wenn ich mich aufrege. Das heißt, seitdem du aus dem Haus raus bist, geht es dir körperlich gut? Es geht mir körperlich gut. Wenn man das wirklich faktisch durch Fachleute und Gutachten oder was du sagst, du hast einen ganzen Aktenordner voll, nachweisen kann, dass das Haus solche Auswirkungen auf dich hat, wie steht denn was sagt denn dein Mann dazu? Er sagt zu mir, ich habe ja schon so viel hier gemacht. Also er hat das ganze Haus war ja mit gestrichenem Holz von innen zugeballert. Das ist einfach so. So wie es in den 70er Jahren üblich war mit diesem Xyla-Dekor-Zeug. Okay, so, und das hat die Baubiologin gesagt, das ist das Erste, was raus muss. Ja, meine Tochter hat öfters bei ihrer Oma geschlafen, das Kind hatte Ekzeme überall, die war so krank. Okay, wir haben die Fakten in der Hand. Was sagt dein Mann? Was er sagt? Also erst war es mal so, dass er zu mir sagte, ja, was soll ich denn machen? Und er kann das gar nicht alles alleine sanieren. Aber er glaubt es dir? Er glaubt es mir einfach nicht. Weil es ist ein Mensch, der, wie soll ich es dir erklären, der versucht also immer die Sonne im Wasser scheinen zu lassen. Das ist das große Problem daran. Der wird die Frau im Haus krank und es gibt Baubiologen, die das irgendwie nachweisen können. Und der Mann sagt, nee, ist Quatsch, also Unsinn. Ja, aber alles, was ich habe zum Beispiel den Schimmel gerochen, der unter den Paneelen hing. Alle haben gesagt, ich habe sie nicht mehr alle. Dann irgendwann wurde das abgerissen und der dicke Schimmel hing da drunter. Wie ist denn dein Kontakt im Moment mit deinem Mann? Also im Moment ist es so, nachdem ich im April gegangen bin, ja, wie soll ich dir das erklären? Ich habe ihm den Schlüssel hingeschmissen, habe gesagt, ich kann einfach nicht mehr, ich muss hier weg, ich muss in meine Wohnung. Darum siehst du nicht, wie krank ich bin. Und dann hörte ich wieder, ja, was soll ich denn machen? Fang doch nicht schon wieder an. Nee, meine Frage war, wie ist dein Kontakt im Moment mit deinem Mann? Besucht er euch? Telefoniert er miteinander? Wie sieht das aus? Ja, also wenn ich ihm irgendwas Nettes schreibe, am Anfang habe ich ihm viel geschrieben, das mache ich auch heute noch, sehr nett. Und am Anfang war es nur nett, irgendwann bin ich natürlich auch mal wild geworden, ganz klar, weil ich das antwortet einfach nicht er, antwortet kann. Er auf dein Schreiben? Also ganz selten. Ganz selten. Wenn du nicht schreibst, wäre da Funkstille zwischen euch beiden? Dann ist Funkstille bis auf die Tatsache, dass er meine Tochter abholt, also unser gemeinsames Kind abholt. Die darf also mittwochs, freitags bei ihm sein. Ja. Ja, und was für mich ganz problematisch ist, ich habe also gestern von meinem Arzt ein Resultat bekommen, dass ich wieder Magenkrebs habe. So, und ich habe ihm das geschrieben und das Einzige, was ich zu hören bekommen habe, per SMS am Telefon, also per Handy, ja, tut mir leid, sorry. Was ist mit, ihr habt 7 Kinder, Jetzt habe ich gerade in den vielen Detaildaten jetzt nicht genau auf dem Schirm, wie viel da schon aus dem Haus sind und wie alt die sind. Wie viele Kinder sind noch bei dir oder bei ihm? Ja, bei mir lebt meine 11-jährige Tochter. Ja. Bei ihm lebt meine 16-jährige, also unsere 16-jährige Tochter. Ja. Und mein Sohn hat also da noch ein Zimmer. Das ist aber mehr so eine Übergangsfunktion, weil er ist sowieso meistens nicht da. Okay, und die anderen sind aus dem Haus? Die sind alle aus dem Haus, ja. So, das hast du ihm geschrieben, dass du wieder erneut an Krebs erkrankt bist und er sagt, sorry, tut mir leid. Ja, er schreibt, tut mir leid, sorry. Susanne, stopp. Was sollen wir denn da noch reden? Das weiß ich nicht, aber das Problem ist einfach, ich bin jetzt schon seit 5 Monaten in therapeutischer Behandlung, bin also wirklich bei einem medizinischen Psychiater und der kommt keinen Schritt weiter. Das ist einfach so. Nein, was ich mich stelle, du hast dir jetzt diese Geschichte erzählt mit all diesen dramatischen Entwicklungen und jetzt sagt dieser Mann, der mal dein Mann war, den du geliebt hast, es tut mir leid, du hast wieder Krebs. Was willst du denn noch hören? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Nee, das ist eigentlich ganz klar. Vergiss es. Ja, ich glaube, das sagt man einfach, wenn man nicht direkt involviert ist. Natürlich. Aber was soll ich denn sonst sagen? Ich weiß es nicht. Was soll ich denn sonst sagen? Ich reagiere ja auf die Fakten, die du mir nennst. Ja, klar. Dann ist die Position eines Neutralen, dass er sagt, Mensch, das ist so verbissen ineinander, dass es da überhaupt gar keine Lösung zu geben scheint, als denn wirklich zu sagen, okay, dann lassen wir es beide miteinander. Dann lassen wir voneinander los. Er kann ja im Endeffekt, auf einmal hatte er so eine Marotte und meint, ja, wir können ja trotzdem miteinander reden. Aber weißt du, das funktioniert nicht. Wenn der eine, ich weiß nicht, ob er abgelebt hat, weiß ich nicht. Er sagt es ja nicht. Er sagt, ich liebe dich immer noch, vielleicht anders als früher, sagt er, aber es ist so. Ja, ja, aber Susanne, weißt du, das sind alles so Redereien. Ich liebe dich immer noch, wir haben Kontakt. Vergiss es. Er glaubt dir nicht, dass du krank wirst in dem Haus. Er sagt zu dir, wenn du eine neue Krebsdiagnose hast, ja, tut mir leid. Mein Gott, was willst du denn noch hören? Was willst du denn? Dich müsste man rütteln und schütteln und sagen, Susanne, werd wach. Ja, das Problem ist einfach, es ist nicht so, dass ich hässlich bin oder schibbig oder wie auch immer und ich habe durchaus die Möglichkeit, andere Männer zu finden, nur es funktioniert einfach nicht. Ja, aber das hat jetzt mit diesem Thema nichts zu tun. Auch für andere Dinge gar nicht oft. Ich sehe das schon, was du mir sagst, das kann ich ganz konkret und explizit auch sehe ich das und erkenne das auch. Mhm. Nur ich bin rein gefühlstechnisch völlig unfähig, da irgendwas gegen zu tun. Weil ich glaube, das sagt mir mein gesunder Menschenverstand, nachdem ich dir zugehört habe, dass du es auch nicht willst. Doch, ich habe schon mit allen Mitteln dagegen gehalten. Dann noch weiter. Nein, das glaube ich nicht. Gerade unser Gespräch hast du angefangen damit, ja, hoffentlich hört dieser Mann auch zu, damit er kapiert, wie sehr ich ihn geliebt habe. Ja, weil ich habe manchmal das Gefühl, der versteht überhaupt nicht, was er macht. Das ist doch völlig egal. Jetzt ist es für dich wichtig, dass du da gut rauskommst. Merkst du, dass du immer wieder zurückflutscht zu ihm hin? Ja, natürlich. Es geht um dich, es geht um dein Wohlbefinden. Und dein Wohlbefinden ist nicht gewährleistet, solange du in irgendeiner Weise an dem Mann rumklammerst. Und du klammerst. Du klammerst an dem Typ. Du klammerst an der Illusion, die du vielleicht mit diesem Mann verbunden hast. An der großen Liebe, die es vielleicht irgendwann mal war. Aber das liegt, was hast du gesagt, 18 Jahre liegt es zurück, als ihr euch kennengelernt habt. Jetzt sind andere Zeiten. Jetzt hat er kein Mitgefühl mehr für dich, wenn du neu an Krebs erkrankt bist. Weißt du, das Problem ist, Domian, das ist ja noch nicht alles. Ich weiß seit einiger Zeit, dass er jemanden hat. So. Ja? Unterstreicht das Ganze ja noch mehr. Musst du mir gar nicht erzählen. Ich will es gar nicht wissen. Was ich bis jetzt gemacht habe, was selbst für meine Kinder unverständlich ist, ich habe ihn nicht in die Pflicht genommen. Immer wenn ich alleine gewesen bin, ohne ihn, hat er keinerlei finanziellen Verpflichtungen gehabt. Susanne, du merkst, dass du immer wieder ranbeißt und immer wieder neu. Ja. Lass doch los. Leg doch als oberstes Ziel an, dass du sagst, ich will in einer fairen, sauberen Weise auf eine Trennung hinaus mit diesem Mann. Und nicht immer wieder mit Vorwürfen und Überlegungen und hin und her und so. Das bringt dir überhaupt gar nichts. Das zieht dich nur noch viel, viel mehr runter. Jetzt gucke ich gerade auf meine Uhr und wir haben schon sehr lange gesprochen, Susanne. Ich habe dir, glaube ich, grundlegend gesagt, was ich denke. Ja, grundlegend. Du bist ja nicht der Erste, der mir das sagt. Ja, vielleicht muss es ja noch 10-mal jemand sagen und dann klappt es. Vielleicht. Möchtest du mit meiner Psychologin nochmal sprechen? Das wäre sehr nett, ja. Würde ich sehr gerne anbieten. Und wünsche dir natürlich jetzt erstmal viel Erfolg in deiner neuen medizinischen Behandlung, die jetzt ansteht. Und von Herzen natürlich alles Gute. Okay, danke dir. Du legst auf, wir melden uns. Okay, tschüss. Danke dir. Tschüss. Gerd, 31. Guten Morgen, Gerd. Hallo, Jürgen. Hallo, Gerd. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, schön. Ich wollte mit dir über meine Sucht sprechen. Was ist das denn für eine Sucht? Ja, es ist nicht so irgendwie eine Drogensucht oder Alkoholsucht. Ich habe die Sucht nach Reptilien. Jetzt verschlucke ich mich gerade, indem ich mein Wasser trinke. Du hast Sucht nach Reptilien? Ja, ich habe Sucht nach Reptilien. Also, das heißt, meine... Was heißt ja. das? Was heißt das genau? Was das genau heißt, ja, wir seit 2,5, 3 Jahren habe ich mir innerhalb von den 3 Jahren 40 Schlangen zugelegt. 40 Schlangen? Ja. Darf ich fragen, auf wie viel Quadratmeter du wohnst? Auf 200 Quadratmeter, 200, 250. Das ist ja schon ganz, ganz, kann man schon fast luxuriös nennen. Ja. Du wohnst alleine in so einer großen Wohnung? Nein, mit meiner Lebensgefährtin. Aber nur ihr beiden? Nur wir beide. Und jetzt 40 Schlangen? Ja, 40 Schlangen um die... 200 Ratten. Das sind keine Reptilien. 2 Katzen. Aha, aber die Ratten und die Ratten sind ja nur potenzielles Futter für die Schlangen. Das heißt, die musst du auseinanderhalten. Ratten, Meerschweinchen, die haben extra einen Raum, habe ich extra für die Ratten und die Meerschweinchen. Und die hattest du früher schon oder hast du alle Tiere jetzt mit einem Schlag in den letzten 2,5 Jahren gekauft? Angefangen vor 3 Jahren mit einem Königspython und den Rest. In den 1,5, 2 Jahren, ja. Und warum, ich meine, Reptilien und Ratten, das ist ja ein großer Unterschied. Warum auch noch Ratten? Ja, weil für 40 Schlangen die Futtertiere selber kaufen, ach das ist ein bisschen sehr teuer. Ach, ich verstehe. Du hast die Ratten nicht, weil du ein Rattenfreund bist, sondern du züchtest die quasi als Futter für deine Schlangen. Richtig. Ah, verstehe. Wie ist denn das so, wenn man eine Ratte einer Schlange hinwirft? Beschreib das mal, was passiert dann? Ja, dann ist der Lauf der Natur. Ne? Also du tust die Schlange in den Glaskasten, wo die Schlange drin wohnt? Das ist kein Glaskasten, weil Glas hält die Wärme nicht so, sind Holzterrarien mit einer Glasschiebewand, okay. Wo man halt durchgucken kann. Dann kommt die lebendige Ratte in dieses Terrarium rein und dann? Und dann kommt die Schlange und packt sich die Ratte und erwürgt sie und verschlingt sie. Voll und ganz, ne? Und voll und ganz, ohne zu kauen. Und ja, und wirkt die so langsam runter. Richtig. Ist das nicht ein schlimmer Anblick, wenn die Ratte erwürgt wird? Anfangs, so die ersten paar Male, fand ich schon ein bisschen krass. Aber man muss ja auch so sehen, in der Natur ist es ja nicht anders. Das ist in der Natur. Aber wenn, ja klar, das hast du recht. Aber wenn man es dann so sieht und so hautnah mitkriegt und vielleicht in die Augen der Ratte guckt, wenn es auch nur eine Ratte ist, aber es ist ja ein Lebewesen, ist das wahrscheinlich schon ein bisschen krass, oder? Ja, es ist schon krass, aber es sind ja Futterratten. Wir haben auch wohl noch andere Exoten. Das ist eine gambianische Riesenhamsterratte, ein Männchenweibchen. Ja. Die verfüttern wir natürlich nicht, weil da kostet ein Tier 150 oder 200 Euro. Ja gut, aber Tier ist Tier, ob das nun eine Futterratte ist oder eine Edelratte. Ja, egal. Aber warum? Warum seid ihr, also teilt deine Freundin, deine Lebenspartnerin diese Leidenschaft mit dir oder bist du da so der Haupt? Ne, voll und ganz. Ihr beiden? Ja. Warum? Warum? Was treibt euch da an? Was uns antreibt? Ja, einigerseits auch, dass man halt die Schlangen auch halt am Leben erhält, die Rassen und alles. Na gut. Die Umwelt ist ja auch schon kaputt genug. So das ist ja ehrenwert, aber da gibt es ja genügend zoologische Gärten und weiß ich was, die sich darum kümmern. Das müsstest du ja nicht machen. Ja, aber ich bin auch ein sehr großer Tierfreund. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du nur, weil du die Arten erhalten willst, 40 Schlangen in deiner Wohnung hältst. Ja, ist aber... Oder geht ich von... Ich würde auch dazu sagen, wir haben ja auch richtig schöne Schlangen, die auch sehr lieb sind. Und die packen wir auch ein und fahren damit in Schulen, Kindergärten, um den Kindern und Menschen halt die Angst aufzunehmen von den Tieren. Ach so. Also, dann gehe ich mal davon aus, dass da auch noch eine größere Faszination oder vielleicht sogar eine Liebe zu dieser Tierart bei euch vorhanden ist. Auf jeden Fall. Kannst du diese, also mir sind Schlangen ausgesprochen unheimlich und auch unangenehm. Ich würde laufen gehen, wenn hier eine wäre. Viele Menschen denken auch, so eine Schlange ist kalt, glibberig, glitschig. Das stimmt alles gar nicht. Versuch mir mal deine Faszination zu rüberzubringen. Die Faszination. Ja, auch die Farben, wie sie sich bewegen, ohne Füße halt nur schlängeln, die Kraft, die in so einer Schlange steckt. Finde ich eklig, wenn ich die sehe, wie die sich schlängeln. Und Farben, ein Wellensittich hat auch eine schöne Farbe. Ja, aber es gibt unter Schlangen auch echt faszinierende Farben. Weißt du, was ich immer so selten... Albinos. Ja, glaube ich schon. Was ich nur so seltsam finde, bei Leuten, die so auf Schlangen stehen, das sind ja ganz, ganz tumpe Tiere. Das heißt, du kannst ja nie eine Beziehung zu einer Schlange aufbauen. Die erkennt dich ja nicht, die weiß ja nicht, wer du bist. Ja, erkennt nicht so und hört ja auch nicht auf den Namen oder so. Genau, das ist anders bei vielen anderen Tieren, beim Pferd, beim Hund oder weiß ich was. Das heißt, das sind ganz fremde, in sich eingeschlossene Lebewesen und dennoch gibt es Menschen, die diese Lebewesen dann so faszinierend finden oder gar lieben. Richtig. Das ist schon ungewöhnlich und für mich so schwer nachzuvollziehen. Ja, aber ich und meine Frau, wir teilen diese Liebe, ne? Das ja. Einfach. Diese Mengen an Tiere, gut, ihr habt jetzt Futterratten, aber dennoch kostet das Ganze ja doch eine ganze Menge Geld, ne? Es geht, eigentlich nur noch Strom. Strom, ein bisschen Wasser, was die halt brauchen und halt die Futtertiere, das ist nicht, die züchte ich mir ja selber. Die Futtertiere, da brauche ich im Monat 60 Kilo Nagetierfutter. Ach so. Und diverse an ja, Wasser und Späne. Und die Ratten vermehren sich dann, sodass sie dann wieder immer neu verfüttert werden können. Richtig. Hinterher die nachwachsende. Da sind ja nicht nur Ratten, sind ja auch Hamster, Meerschweinchen. Ach, wie traurig, die armen Meerschweinchen, die armen Hamster. Ja. Naja, aber so ist der Lauf der Natur, da hast du schon recht. Richtig. Aber die Anschaffung dieser Ratten war doch wahrscheinlich eine dicke Stange Geld, oder? Der Schlangen war doch eine dicke Stange Geld. Ja, es geht einigermaßen. Also es sind wohl teure Schlangen dabei, die wir haben. Mhm. Aber da ich ja auch selber Schlangen dann züchte, mal tut man auch welche tauschen gegen ein paar Babys und so. Achso, Schlangenliebehaber haben Kontakt miteinander. Richtig. Ja. Was machst du vom Beruf? Beruf? Ich habe durch einen schweren Bandscheibenvorfall, hab ich jetzt nur noch zwei 400-Euro-Jobs. Einmal als Hausmeister und einmal als LKW-Wäscher. Achso, hattest du denn ehemals einen Beruf, der so ein bisschen aus dieser Ecke vielleicht kommt, mit Tieren und Natur was zu tun hat? Nein, gelernt bin ich Koch. Achso, nun gut, ganz was anderes. Sind unter diesen Schlangen, unter den 40 Schlangen, ist da auch eine extrem giftige Schlange bei? Nein, ich habe nur Würgeschlangen. Nur Würgeschlangen. Wie lang ist die größte Schlange, die du hast? 2,5 Meter zurzeit. Das geht ja noch. Ja. Könnte diese Schlange dich umbringen? Nein. Nee, das geht nicht. Noch nicht. Warum? Ach, die wird noch größer. Also bis zu 3,50 wird sie, ja. Und die eine, die ich habe, die wird an die 6 Meter. Die könnte dir gefährlich werden? Die könnte mir gefährlich werden. Könnte die einen Menschen verschlingen? Also die selbst nicht. Mhm. Aber ich bin mit meiner Freundin vor ein paar Wochen in Bissendorf gewesen, bei Carsten Söllner. Der hat Europas größten Netzpython, der ist 7,20 Meter. Mhm. Wiegt über 140 Kilo. Oh Gott. Mhm. Und wenn die meine Freundin verschlingen würde, das wird man der Schlange noch nicht mal ansehen, dass die da drinnen im Bauch sein würde. Mhm. Also das ist ein richtiges Monster. Warum hast du keine Giftschlangen? Das ist wieder halt der Respekt vor dem Gift. Also schon doch ein bisschen Angst, dass was passieren könnte. Angst? Respekt. Man muss ja auch vor den Würgeschlangen Respekt haben. Ja. Also wenn ich jetzt bei meinen Futtertieren war, muss ich mir auch erstmal gründlich die Hände waschen, andere Pullover und so anziehen, damit ich nicht nach Futtertiere rieche, ach so, damit die Schlange nicht zupackt. Was denken die? Du bist eine Ratte. Richtig. Also was heißt eine Ratte? Oder die schnappen wenigstens in der Hand, weil die Hand nach Futter riecht. Verstehe. Mhm. Darf man überhaupt so von Gesetzes wegen solche Tiere in diesen Massen einfach in einer Wohnung halten? Ja, wenn man die Papiere dafür hat, braucht für die einzelnen Tiere schon. Die Papiere hast du? Ja. Mhm. Jede einzelne Schlange habe ich im Papier. Ist das ein Mehrfamilienhaus, in dem du wohnst? Nein. Ich habe keine Nachbarn, gar nichts. Ich wohne direkt im Industriegebiet. Ah ja. Wohne auch direkt neben meiner Arbeit an der Waschhalle für die LKWs. Ach so. Und mein Chef hat da kein Problem mit. Der hat gesagt, mach, solange hier alles in Ordnung ist. Keine Räubereien, keine Schlangen ausbrechen, weil vor den Terrarien sind die ja Schlösser. Ja. Damit sie halt nicht ausbrechen können. Wenn man so viele Tiere hat, wie du es gerade beschrieben hast, oder wie ihr sie habt, das heißt, ihr seid doch wirklich immer an eure Wohnung gebunden. Ihr könnt nie mal wegfahren, auch nicht mal ein paar Tage. für 2 bis 3 Tage schon. Also dann kann ich für die, um die Ratten zu füttern, kann ich einen Kollegen fragen, ob er das macht. Mhm. Die Schlangen, die müssen ja, also wenn sie groß sind, höchstens alle 3 bis 4 Wochen nur fressen. Ah ja, stimmt. Die müssen ja. Wie lange verdaut so eine Schlange an einer Ratte? Also eine große Schlange, circa 3 Wochen. Mhm. Und was scheidet die dann aus? Scheidet die das Fell und die Knochen wieder aus oder verdaut die alles? Die wird alles verdaut und dann sieht es aus, ja, das erste Mal, wie meine Freundin da war und gesehen hat, dass mein Königsfüttern halt gekotet hat, dachte, dass die Katze drinne war, so aus dem Katzenhaufen. Ach so. Nur halt, wenn die urinieren, sieht es ein bisschen anders aus. Dann kommt da so ein Urinstein, ein weißer Urinstein und ein bisschen Flüssigkeit. Stinkt das sehr? Alles? Kommt drauf an, was man den Schlangen füttert. Also wenn man den Schlangen Geflügel oder so füttert, die Federn können die nicht richtig verdauen, dann stinkt es extrem. Ach so. Aber wenn man nur Ratten... Oh, jetzt ist die Leitung weg. Hoffentlich ist unser Computer jetzt nicht gänzlich abgeschmiert. Es sieht nicht so aus. Schade. Also das war Gart. Gart mit den vielen Schlangen. Dann versuchen wir mal diese Leitung hier. Ronny, 27, bist du da? Ja, ich bin da. Das ist schön. Jetzt hatte ich aber schon große Sorge. Ja, Ronny, schön, dass du da bist. Mhm. Über was unterhalten wir beide uns? Hallo Domian, ich habe schon mal bei dir angerufen. Sag bloß. Es war vor der Sommerpause, es ging um die Sucht. Um die Sucht? Ich war damals süchtig nach Anabolika. Ich erinnere mich. Ja, ich hatte das Problem, ich habe angefangen mit 65, 70 Kilo und bin hochgegangen auf 110, 115 Kilo. Ja? Durch das Anabolika. Durch das Anabolika. Ja. Und ich weiß noch, dass wir uns ziemlich heftig unterhalten haben, weil ich dich eingepackt habe, dass du das tust und weil das ja eine sehr üble Sache ist für dich und für deinen Körper. Ja, und ich habe durch dich geschafft, und das möchte ich jetzt alle mal beitragen, man kann es schaffen, wenn man will, damit aufzuhören. Du hast mir eine Adresse gegeben, das war in meiner Nähe, Magdeburg. Mhm. Ich habe mich mit einer Psychologin von dir unterhalten. Ja. Die hat mir die Nummer gegeben und die Adresse. Ja. Ich war da und habe wirklich die Kurve geschafft. Das ist ja wirklich sehr schön zu hören. Das heißt, wie geht es dir heute und wie wiegst du? Mir geht's gut. Ich habe jetzt zwischen, mal habe ich 70, mal habe ich 75. Ich mache immer noch Kraftsport. Ja, na gut, das ist ja nichts gegen einzuwenden, wenn du Kraftsport machst. Ja, ich habe zwar ein bisschen überschüssige Haut, das sieht nicht ganz so gut aus. Ja. Ich war in Magdeburg in Behandlung, ich habe Lauftraining gemacht, ich habe Fahrradtraining gemacht. Habt ihr mir jetzt vom Privatanbieter, auch der legal ist, Kraftstoffe geholt, die man so nehmen kann, die aber auch legal sind? Die auch nicht gesundheitsschädlich sind? Nein, absolut nicht. Ja. Die kriegt man hier im Kaufhaus. Ach so. Wenn man dieses Zeug, das hast du ja so unter der Ladentheke gekauft, ne? Oder illegal dir besorgt. Damals. Ja. Wenn man das von heute auf morgen absetzt, hast du es von heute auf morgen abgesetzt? Es hat ein Weilchen gedauert. Ja, 2, 3 Wochen hat es gedauert. Hat man da einen körperlichen Entzug? Kann man das so beschreiben? Ja, man kann es schon. Ja, man kann es schon als Entzug beschreiben. Ich habe angefangen, ich war Magdeburg, wie gesagt, bei dem Amt da. Mhm. Und man hat dann, ich sag mal, eine Woche, anderthalb Woche, 2 Wochen, das ist wie ein Entzug. Man will wirklich jeden Tag, man pumpt wirklich. Ich bin jeden Tag im Fitnessstudio gewesen, habe gepumpt. Mhm. Und bin dann raus, habe mich geduscht und war dann so, ich habe dann so eine Zeit, dass ich brauchte, und ich dachte jetzt, wo mache ich jetzt die Spritze hin? Aber es war nichts da. Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich Wasser gepumpt. Mhm. Und ich habe jetzt, es ist wirklich ein großes Einkaufszentrum, da kriegt man legales Zeug, das ist in Pulverform. Ja, aber welche Wirkung hat das? Muskelaufbau. Ja, das ist relativ harmloses Zeug wahrscheinlich, aber ja. Da spielt unter Umständen vielleicht auch die Psyche eine gewisse Rolle. Wir hatten darüber beim letzten Mal ja auch gesprochen, Haut. Wie sieht deine Haut jetzt aus? Es ist noch ein bisschen, man sieht die Muskeln, aber die Haut ist noch ein bisschen, weil ich hatte mal über 100 Kilo. Ja. Ab jetzt mal so, ich sag mal 70 Kilo, es ist noch ein bisschen überschüssig. Ja, das ist klar. Ich meinte jetzt auch so bezogen auf Pickel oder Akne oder so etwas. Hast du damit Probleme? Das habe ich nicht wirklich. Hast du nicht? Mhm. Nee. Wie war das eigentlich bei dir gewesen mit der Sexualität? Gab es da Einschränkungen, als du das Zeug genommen hast? Warst du weniger interessiert? Als ich mich gespritzt habe. Ja? Ja, es kommt immer wirklich auf die Stimmung drauf an. Mhm. Es ist wirklich wie so ein ich sag mal Doping. Ja, genau. Mhm. Ja? Ja. Und ich bin früh aufgestanden, habe mir die erste Spritze, ich habe die ja vor gemacht, habe die Spritzen nicht richtig, die waren vorgefüllt. Und habe mir die dann im Teil mal im Bauch, mein Arm, kam nur auf den Muskel an, den ich trainiert habe. Ja. Und habe früh angefangen, habe mir mittags die zweite Spritze gegeben, abends die dritte Spritze. Ja. War für mich der Tag erledigt. Wahnsinn. Wie lange hast du das eigentlich gemacht? Oh ja, ich habe das vor lange. Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Also, da kann man ja wirklich, freue ich mich sehr, dass du angerufen hast und eine Rückmeldung gibst, dass es dir besser geht und dass du die Kurve gekriegt hast. Das ist natürlich für deine Gesundheit jetzt ein Segen, glaube ich, dass es so sich entwickelt hat. Auf jeden Fall, ja. Und trainieren kannst du ja weiterhin und muskulöser Kerl bist ja nach wie vor und eben nicht so künstlich muskelbepackt wie vorher. Hm. Ja. Freue mich sehr, Ronny. Schön, dass du angerufen hast und durchgekommen bist. Ich danke dir, Schön, sehr gerne. Und schöne Grüße nach Magdeburg. Mache ich. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik. Heute Nacht die Patricia Unger. Und morgen heißt unser Thema, morgen haben wir ja Themennacht. Für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Zum Beispiel für eine tolle Karriere oder um wieder richtig gesund zu werden. Oder vielleicht habt ihr euch euren Lebenstraum verwirklicht. Oder ihr habt nach einer schweren Anschuldigung vor Gericht Recht bekommen. Was auch immer. Für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die gekämpft haben. Und die sagen, super, das habe ich geschafft. Ich bin verdammt stolz auf mich. Vielleicht hat es niemand vorher von mir erwartet, aber ich bin an meinem Ziel. Ich habe es geschafft. Ab 0 Uhr bitte anrufen, wenn ihr mit mir sprechen wollt. 0800 220 5050. Um 1 Uhr sind wir hier, Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Festival. Und jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.